Bei Uranus ist natürlich auch der Witz beheimatet, der gedankliche Kurzschluss, der uns ob seiner unerwarteten Originalität zum Lachen bringt und Spannung entlädt, was wiederum Stimmungen abrupt ändern und verwandeln kann. Gelingt es, über sich selbst zu lachen oder doch wenigstens zu schmunzeln, ist das auf dem Entwicklungsweg zur Erfüllung schon ein witzig wichtiger Fortschritt. Und wie grundsätzlich Saturnines Krankheitsgeschehen sich in jedem Lebensprinzip noch speziell ausformen kann, ist das natürlich auch in Witzen möglich. Prinzipiell uranisch können sie sich bei jedem Urprinzip spezielle Anleihen holen. Insofern können wir auf der vorletzten Stufe, also fast am Ende unserer Reise, durch den Entwicklungskreis einen kleinen, witzigen Lebensprinzipien-Spontantest einschieben. Zuerst geht es darum, das Lebensprinzip auszumachen. Und wer lachen kann, erkennt daran gleich seinen eigenen Bezug. A. Treffen sich Karajan, Bernstein und Böhm. Letzterer ganz begeistert. Habt ihr auch gestern in der Presse gelesen? Karl Böhm, der größte Dirigent aller Zeiten. Das sagt nichts, entgegnet Bernstein. Mir hat heute Nacht geträumt, Gott beugt sich zu mir herab und sagt, Leonard, du bist der größte Dirigent aller Zeiten. Darauf Karajan. Was soll ich heute Nacht zu dir gesagt haben? B. Bei uns heißen alle Karl, außer Fritz. Der heißt Hans. C. Ein Bayer, ein Österreicher und ein Preis in abstürzendem Flugzeug mit nur 2 Fallschirmen. Sagt der Bayer zum Preis. Spring du schon mal voraus, bindet ihm den Fallschirm um und schiebt ihn hinaus. Der Österreicher, bist deppert? Wir sind doch Nachbarn. Genau, sagt der Bayer, ich hab ihm nur meinen Rucksack gegeben. D. General beim Truppenarzt, der knapp mitteilt, das ist ein Tripper, Herr General. Der General, muss ich mir auf der Toilette geholt haben. Wie unbequem, findet der Arzt. E. Dalai Lama, Paparazzi und Bhagwan Osho sitzen im selben Boot und haben Hunger. Osho wandelt übers Wasser, holt ein paar Sandwiches. Später kommt Durst auf. Dalai Lama geht übers Wasser, holt eine Karaffe Saft. Dann muss Paparazzi mal austreten, steigt über Bord und versinkt. Wir hätten ihm sagen sollen, wo die Steine sind, meint Osho. Welche Steine? Fragt Dalai Lama. F. Ex-Präsident Clinton und der Papst begegnen sich im Paternoster im Himmel. Papst fährt hoch, Clinton kommt runter. Sagt der Papst, wir sehen uns, ich will noch rasch zur Jungfrau Maria. Darauf Clinton, knapp zu spät. Ein Diplomat ist ein Mensch, der 3-mal überlegt, bevor er nichts sagt. G. Die Welt der Werbung. Bin Laden Airlines. Wir fliegen Sie direkt ins Büro. Schlechte Argumente bekämpft man am besten, indem man ihre Darstellung nicht stört. H. Alles, was du hast, wird dich auch besitzen. I. Ein Jude klagt lauthals an der Klagemauer. Mein Sohn ist zum Christentum konvertiert. Tut sich der Himmel auf und Gottes Stimme hallt herab. Wem sagst du das? J. Ein 35-Jähriger erzählt seiner Mutter, er war zur psychiatrischen Untersuchung vorgeladen. Was hat der Psychiater denn gesagt? Fragt sie. Ich hätte einen Ödipus-Komplex. Ach, sagt sie, macht nichts. Hauptsache, du hast deine Mama lieb. K. Mullah Nasruddin streut Erbsen ums Haus. Was soll das? Fragt sein Freund. Zur Tigerabwehr. Aber hier gibt's doch gar keine. Ha, da siehst du, wie gut es wirkt. L. Die Zukunft war früher auch besser. Karl Valentin. Bin dann mal in mich gegangen. War aber auch nichts los. Auch von Karl Valentin. Auflösung? A. Löwe-Prinzip. Der Größte und der Größenwahn. B. Uranus-Prinzip. Verrückter Nonsens. C. Pluto-Prinzip. Bösartig makaber. Uranus, Fallschirmspringen. D. Mars-Prinzip. Infektionskrankheit. E. Neptun-Prinzip. Wunder und scheinheilige Männer. F. Waage-Venus-Prinzip. G. Zwilling-Merkur-Prinzip. Erstens Werbung, zweitens Argumentationstrick. H. Stier-Venus-Prinzip. Besitz. I. Jupiter-Prinzip. Glaubens- und Kirchenangelegenheiten. J. Mondprinzip. Mama-Thema. K. Jungfrau-Merkur-Prinzip. Rationalisierung. L. Saturn-Prinzip. Erstens, früher war alles besser. Zweitens, nach innen gehen. Für das Uranus-Prinzip bedeutet Geld die Freiheit zu tun, was ihm seine Geistesblitze gerade eingeben, an Erfindungen und Entdeckungen, an neuesten Verrücktheiten und witzigen Einfällen. Er macht sich gern lustig über andere und bestenfalls auch über sich, wobei er als Schatten eine verblüffende Gefühlskälte mit sich bringt, etwa wenn seine Revolutionen ihre eigenen Kinder fressen, wie bei der französischen oder russischen, die beide schnell vom Schattenprinzip eingeholt, mit Eiseskälte und gnadenlos ihre eigenen Vorreiter, wie einerseits Robespierre und Danton oder andererseits Trotzki, einholten. Für nach Erfüllung strebende Uranier sind Geld und Gold Garanten von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Finanzielle Möglichkeiten geben ihnen die Chance, den eigenen Weg kompromisslos zu gehen und sich bis in alle Extravaganzen zu verwirklichen, wie wir es von Künstlern und Popstars kennen. Der Wunsch, seinem eigenen Stern zu folgen und ein Star zu werden, lebt von uranischer Energie. Nietzsches Feststellung, du musst noch Chaos in dir haben, um einen tanzenden Stern zu gebären, verbindet die beiden letzten Lebensprinzipien, den Stern mit Uranus und das Chaos mit Neptun.